hat der Hans den Zapfen wieder auf die Flasche gesteckt und die Flasche an einen alten Platz unter die Wurzeln geschoppt. Der Geist aber fängt an jummern. Nein, also da bin ich nicht, du undankbare Kerl. Jetzt Pipopisch. Und er ist ein paar Schritte weggelaufen. Aber der Geist fängt wieder an zu rufen. Ja, Mius, ich tue dir nichts mehr zu leid. Ganz sicher nicht. Ich gebe dir Geld, so viel Wutsch. Nein, dir traue ich nicht mehr. Warte, bis du einen dümmeren findest. Hans ist stehen geblieben und hat gedacht, das wär's denn. In dem Fall will ich's wagen. Er geht zurück und züchtet Zapfen wieder aus der Flasche. Der Geist kommt raus. Zuerst wie ein kleines Räuchli, wird grösser und grösser und grösser. Schon ist es wieder so kühl von vorig. So, und jetzt kommt die Lohne. Nimm das Türchen. Wenn du mit der rechten Seite über einen wunden Strich oder sogar über ein gebrochenes Bein, den Hals sofort. Mit der zweiten Seite aber kann ich über Stahl und diese Strichen und alles wird sofort in Silber verwandelt. Und dann ist der Geist ganz durchsichtig geworden und wie ein Nebel zwischen den Bäumen verschwunden. Der Hans aber hat das Tüchli in den Sack geschoppt und ist zurück zum Vater. Der hat geschumpfen. Du bist aber lange rumgestrielt. Ich habe doch gedacht, an dir habe ich keine echte Hilfe. Der Hans hat geschmunzelt. Warte noch, Vater, ich will sie jetzt nachholen. Komm, immer taxt. Wo ist der Dickspaum? Den will ich umhauen. Aber zuerst muss ich taxt noch ein bisschen putzen. Er riebt mit dem Tüchli drüber und sofort ist die Axt aus Silber gewesen. Mit einem grossen Schwung hat er sie im Baumstamm hineingehauen. Aber die silberige Axt war natürlich zu weich und hat sich verbogen. Wo der Vater das sieht, fängt er an zu futtern. Du bist doch ein Tollpatsch, du. Hätte dich noch nicht mitgenommen. Ich hab doch gedacht, es ging alles letzt. Jetzt hast du dem Nachbar seine Axt kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt die zahlen? Du hast es aber wirklich nur im Kopf und nichts in den Händen. Der Hans aber hat gesagt, ich muss jetzt nicht den Kopf hängen lassen, Vater. Komm, wir machen Feierabend. Weißt du, ich gehe in die Stadt, gehe die Axt verkaufen. Und von dem Geld kann ich dem Nachbar mehr als eine Axt kaufen. Warte noch, es kommt schon alles recht raus. Der Vater hat den Kopf geschüttet und vor sich her gebrummelt. Mehr als eine Axt. Gackelhaare. Eine alte, verkrümmte Axt verkaufen. Da wirst du dem viel überkommen. Er ist traurig heimgezottelt. Der Hans aber ist fröhlich in die Stadt zum Goldschmied und hat ihm die silbrige Axt gebracht. Mehr als 1'000 Franken hat er dafür bekommen. Er kauft dem Nachbar die teuerste und schönste und beste Axt von der ganzen Stadt, rennt heim, legt sie dem Vater auf den Tisch und den Haufen Geld dazu. Dem Vater sind vor lauter Staunen fast Augen zum Kopf ausgetrollt. Und als er ihm die Geschichte mit dem Geist erzählt hat, lacht der Vater übers ganze Gesicht und sagt, es ist halt doch gut, wenn man es auch im Kopf hat und nicht nur in den Händen. Als der Hans ins Nachbarhaus kommt, geht die Axt bringen, war dort gerade eine grosse Aufregung, weil nämlich die alte Großmutter die Stege durchgewürzelt ist und sich das Bein gebrochen hat. Sie hat ganz schüllig gejummert. Oje. Passieren. Die halt doch nachher wachsen doch nicht mehr zusammen. Oje. Jetzt kann ich meiner Lebtag nicht mehr laufen.